Erster ein Lied von David. Er läuft vor Saul weg. Er geht in eine Höhle. Zweiter Gott, sei gut zu mir. Ich brauche Hilfe. Ich verstecke mich bei dir. Dritter, ich rufe laut zu Gott. Er hilft mir bei allem. Vierter, Gott schickt Hilfe vom Himmel. Er rettet mich. Er ist treu. Fünfter, böse Menschen sind wie Löwen. Ihre Worte sind wie Messer. Sechster, Gott, du bist groß im Himmel. Alle sollen dich sehen. Siebten, Feinde bauen eine Falle. Aber sie fallen selbst hinein. Achter, mein Herz ist stark. Ich will für dich singen. Neunter, ich stehe früh auf. Ich mache Musik für Gott. Zehnter, ich danke dir vor allen Menschen. Ich singe Lieder. Elfter, deine Liebe ist sehr groß. Sie geht bis zum Himmel. Zwölfter, Gott, du bist groß im Himmel. Alle sollen dich sehen.